Das Podcast-Versuchslabor. Ich fühle mich krank. Ich glaube, ich habe Montag. Ja, Montag. Tja, es ist so ein kleiner Running Gag, den wir hier so haben bei uns. Ich fühle mich krank, ich glaube, es ist Montag. Aber stimmt, es ist Montag. Ich fühle mich nicht krank. Nee, alles gut soweit. Ja, jo, es ist einfach unheimlich viel gerade wieder mal los hier bei mir im kleinen Versuchslabor. Das Wochenende habe ich eigentlich damit verbracht, unseren Waschkeller aufzuräumen. Das erkläre ich kurz, warum das sein musste. Wir hatten noch so, ja, den ein oder anderen Karton im Waschkeller stehen vom Umzug immer noch, der auch tatsächlich schon 5 Jahre her ist. Ja, aber ist so, man hat so seine kleinen Inseln irgendwo, wo Zeug noch rumsteht. War bis jetzt auch kein Problem, aber es ist jetzt so, dass wir eine neue Abwasser- und Frischwasserleitung ins Haus gelegt bekommen. Das heißt, die Stadt Geretsried, das ist der Ort, wo ich wohne, die hat sich entschieden, mal durchzugreifen und zu sanieren. Ja, und das heißt für mich Platz machen in der Waschküche, so dass die Handwerker von sowohl von innen wie von außen entsprechend drankommen und ja, die Wasserleitung und auch das Abwasser, das ist genau bei der Waschküche angeschlossen. Ja, und das habe ich dann am Wochenende gemacht und habe da mal richtig aufgeräumt, dass da Platz ist, dass die Jungs da auch dann arbeiten können. Jo, dabei habe ich einiges gefunden, wo ich überrascht war. Also auch so an Klamotten und Anziehsachen. Ist ja unglaublich, was sich so immer so anhäuft in so einem Haushalt, wenn du längere Zeit Sachen sammelst. Unter anderem habe ich auch alte Dämmmatten gefunden, also so Schallisolierungszeug. Die habe ich jetzt gleich mal hier im Labor an die Wand getackert. Ja, so in der Hoffnung, vielleicht ein bisschen besser, ein kleines Tickchen besser noch von der Qualität. Naja, kann ich nicht beurteilen. Ja, ich denke, passt schon alles. Ja, das war so eigentlich das Wochenende. Das waren echt ganz 2 Tage, wo ich da dann rumgeörgelt habe, bis ich alles wieder an einen Ort und einen Platz gebracht habe, wo es dann auch sein kann, erstmal für eine Weile. Jo. Und jetzt ist Montag, wie die Lotte eben schon so schön gesagt hat. Und ja, was haben wir? Die Tochter Nummer 2, die ist zurzeit, also heute ist sie weggefahren zu einer Skifreizeit von der Schule aus, also so ein Klassenausflug. Ja, das ist auch so eine Geschichte. Also mal ganz ehrlich, also was da sich so die Leute so vorstellen, was sowas kosten darf und was nicht. Also, ich meine, wir haben früher auch Klassenfahrten gemacht, da war es aber irgendwie mit einem kleinen Ausflug ums Eck getan. Jetzt ist so, ich meine, ich wohne ja hier in Oberbayern, so Alpenvorland. Skifahren zu gehen ist jetzt so nicht das große Thema. Das ist auch quasi so gleich ums Eck. Aber irgendwie haben sie geschafft, die komplette Geschichte irgendwie aufzublasen, dass das um roundabout um die 250 Euro kostet, ne? So für 5 Tage Klassenfahrt. Tjo, also goodbye Apple Computer. Der rückt da wieder in eine kaum noch erreichbare Ferne im Moment. Ja, aber so ist das, ne? Ja, Kindergeld reicht da auch nicht für, also das alles aufzufangen. Ja, ich meine, das bleibt ja nicht bei den 250, da muss ja noch irgendwie dann ein bisschen Ausrüstung kaufen für so eine Skifreizeit, ein bisschen Taschengeld mitgeben. Naja, roundabout. Entschuldigung. Doch einiges an Kosten, die da anfallen, mal eben für so ein Wochenende. Naja, schlaue Leute würden jetzt sagen, ja, mach doch nichts, dann verdienst du halt Geld mit dem Podcasten. Ja, das ist auch so eine Diskussion, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also die ganze Geschichte da, Paywalls und Patreon und da hast du nicht gesehen. Ich meine, kann jeder machen, wie er will. Ich halte mich da raus, weil ich habe schon mal ein Hobby zum Beruf gemacht und will jetzt nicht hier so nach dem Motto Opa erzählt vom Krieg, aber ja, man nimmt sich viel, wenn man anfängt mit einem Hobby Geld zu machen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also 8 Jahre lang Musik gemacht, um wirklich Geld zu verdienen. Musik war vorher Hobby und ja, wenn du musst, wenn du auf einmal liefern musst, wie es so schön heißt, dann ist das schon eine ganz andere Geschichte auf einmal, ne? Weil, ja, du kriegst halt Geld dafür, ne? Und dann ist das nicht mehr ganz so lockerflockig, wie wir das jetzt vielleicht hier mit dem einen oder anderen Laber-Podcast machen, sondern dann ist das richtig Arbeit und das geht ganz schnell, dass das richtig Arbeit wird. Ja, mehr möchte ich dazu eigentlich schon fast nichts sagen an der Stelle. Ja. Ansonsten, wer da mehr Infos haben will, ich war eingeladen beim Teddy Gone Talk. Ein ganz tolles neues Format, was der Teddy macht von Teddy Gone Anywhere. Und war da zusammen mit dem Marc Litz, vielleicht bekannt, der macht den Podcast-Film. Und ist da auf Reisen und kümmert sich da um die Podcast-Szene ein bisschen auch auf diese Art und Weise mal zu pushen. Bin ich gespannt, was draus wird. An der Stelle ein bisschen Plugin. Der Marc hat auch einen eigenen Laber-Podcast. Das ist der Early Bird. Den würde ich dann in dieser Folge unten dann verlinken, dass man den mal abonnieren kann. Das lohnt auf jeden Fall. Jo, macht mir immer Spaß zuzuhören. Und ja, ich finde ihn einen ganz netten. Ich hoffe, dass er all das, was er sich vorgenommen hat mit dem Podcast-Film, auch wirklich schafft. Weil ich glaube, das ist ein ganz schönes Mammutprogramm, was er sich da ausgedacht hat. Jo. Aber auf jeden Fall war ich mit ihm zusammen beim Teddy eingeladen für die erste Folge von Teddy Gone Talk. Es ist ein Diskussionspodcast, wird live gestreamt und über Skype kann man anrufen, auch als Zuhörer und sich mit einwählen. Ja, habe ich viel Spaß gehabt. Also, und das Thema war Faszination Podcast und wir sind natürlich auch auf diese Geldgeschichte zu sprechen gekommen. Ja, einfach mal anhören, mal reinhören, dann brauche ich das hier an der Stelle nicht weiter vertiefen. Ja. Dann habe ich Feedback gekriegt für meine 50. Folge, teilweise auf Twitter und teilweise sogar als tatsächlichen Kommentar auf dem WordPress. Da ging es ja darum, den eigenen Podcast in 45 Minuten auf die Reihe zu kriegen, inklusive Veröffentlichung. Und habe ich mich sehr gefreut, der Oboman hat mir einen Kommentar dagelassen und hat gesagt, dass er sich das mal anhört und mal schaut, ob er damit was anfangen kann. Ja, habe ich mich gefreut. Immerhin mittlerweile weiß ich, er ist den Weg gegangen und hat gesagt, ich setze mir ein eigenes WordPress auf. Finde ich auch okay, wenn man da Ambitionen hat. Und auf jeden Fall an der Stelle eine ganz klare Empfehlung. Der Oboman. Ich werde mal den Feed unten in die Shownotes mit reinschmeißen, weil, ja, das wisst ihr selber, so Sachen jetzt hier vorzulesen, das bringt keinem was, das kann sich sowieso keiner merken, weil, weiß ja nicht, der eine hört es in der S-Bahn, der andere irgendwo auf der Arbeit und der nächste in der Badewanne, da hat man gerade keine Zeit, irgendwas zu tippen. Also gibt es einen entsprechenden Link dann in dieser Folge. Ja. Ansonsten, was haben wir noch diese Woche? Ja, Freitag Jetzt ist mal endlich wieder soweit. Freitag gibt es tatsächlich mal wieder Musik. Wir spielen mit den Winehousers in Irish Pub in München. Im Kilians, glaube ich. Hoffe ich. Oh, ich weiß die eigenen Konzerte noch nicht. Das ist dieses Jahr alles ein bisschen verquer mit den ganzen Terminen. Ja, auf jeden Fall sind wir wieder unterwegs und da freue ich mich schon. Wer also so im Raum München irgendwo wohnt oder in Schlagdistanz ist, ist herzlich willkommen. Meistens geht so ab 22 Uhr geht es irgendwo los. Ja, also wer da Spaß dran hat, so ein bisschen Live-Musik. In dem Falle ist das die Coverband, das heißt, wir spielen querbeet von A bis Z. Jo, und da kann man mich dann mal auf ein Bierchen treffen und da freue ich mich, wenn jemand vorbeischaut an der Stelle. Mehr gibt es eigentlich momentan nicht zu sagen. Gefreut habe ich mich noch über Aufkleber. Jo, das große Thema. Ich habe nämlich Aufkleber geschenkt bekommen, auch fürs Versuchslabor. Ja, und zwar von dem Klebemonster. Und ich habe extra nachgefragt, ich darf das erwähnen hier im Podcast, dass der immer noch aktiv ist. Und ja, ich glaube, man sieht es auch so mittlerweile. Er twittert ab und zu auch mal wieder und der hat mir Aufkleber geschickt. Da habe ich mich sehr gefreut an der Stelle. Vielen Dank dafür. Und was haben wir noch gemacht? Raucherbalkon. Ja, das Thema Raucherbalkon. Immer, immer wieder gerne. Ich glaube, wir haben am Wochenende eine ganz schöne Folge aufgenommen, wo es darum ging, Geschichten zu erzählen. Und möchte mich an dieser Stelle auch hier aus dem Versuchslabor nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für alle, die mitgemacht haben. Ja, too much to mention. An der Stelle, ihr seid alle in den Shownotes von der Raucherbalkon-Folge erwähnt und ja, auch da gibt es Aufkleber, das war ja Sinn und Zweck der Sache. Weil auch da haben wir eine großzügige Spende gekriegt und können den ein oder anderen Aufkleber gerne verschicken. Jo, in dem Sinne, es ist immer noch Montag, wie die Lotte schon so schön gesagt hat, mittlerweile haben wir so um 10 vor 11, ja, und ich denke, so als kleiner Gruß für die Woche reicht das. Habe ich noch was vergessen? Kurz überlegen, ach so, ja, es wird ein schönes Projekt noch geben, und zwar machen wir eine Art Kochduell. Ich weiß nicht, ob ihr die Sendung noch kennt. Ich glaube, die lief früher auf Vox oder irgendwas. Das heißt, irgendwelche wirren Zutaten. Und dann sieh mal zu, was du daraus kochst. Ja, da haben wir schon eine schlagkräftige Mannschaft zusammen. Wir sind also 6 Podcaster, die das in Angriff nehmen werden. Und das Ganze werden wir dann auf Topfsuchdeckel veröffentlichen. Das ist genau der Podcast, den ich in der letzten Folge da nur aus Spaß aufgesetzt habe. Und ja, mittlerweile haben wir auch was gefunden, was da vielleicht ganz gut drauf passt. Bin gespannt, was draus wird. Und ja, sind einige Leute dabei. Der Hatti ist dabei von den Hörspitzen und der Stefan von Wo Mädchen noch wilder als Kühe sind. Die Anna ist dabei von Vermischtes AG. Die hat auch einen eigenen Podcast. Der Daniel ist dabei vom Brombeerfalter. Oh, jetzt wird es schwierig, wenn man anfängt aufzuzählen. Ne? Darf man keinen vergessen. Die Leni ist dabei. Sehr schön. Die hat einen eigenen Geocaching-Podcast, wo sie Leute interviewt und ein bisschen Geocaching von der persönlichen Seite irgendwo ja, den Leuten näher bringt. Sehr schön gemacht. Tolle Stimme, kann man auf jeden Fall, sollte man eigentlich anhören. Auch das werde ich versuchen zu verlinken hier an der Stelle. Und wen haben wir noch im Boot? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, das waren sie alle, ne? Um die 6 Stück. Mei, ja, wenn ich jetzt wen vergessen habe, dann tut mir das leid. an der Stelle. Also, aber ich glaube, das waren sie alle, ne? Leni, Anna, der Hatti, meine Wenigkeit, der Stefan und einen sechsten haben wir auch noch. Eieieiei, nagel mich nicht fest. Wer war denn noch dabei? Wer hat sich denn noch gemeldet? Ja, gut. Kann man dann nachlesen. Ja, so ist das mit, wenn man mehrere Projekte am Laufen hat, dann wird es manchmal ein bisschen undurchsichtig. Aber ich glaube, wir werden viel Spaß haben da auch bei der Geschichte. Jo. Also in dem Sinne sage ich jetzt mal eine schöne Woche noch für euch. Lasst euch nicht ärgern, was immer ihr auch macht die Woche. Und ja, passt auf euch auf. Servus, der Klaus.